Krimi-Lauschangriff heute on Tour. Tag auch, sagt Ulrich Land. On Tour durch aller Herren Länder, auf einer Odyssee vom Feinsten, bis keiner mehr weiß, wo einem der Kopf steht oder der Fuß. Endlich haben sie ein Mittelchen erfunden, das die unangenehmen Seiten des Gedächtnisses ausräumen kann. Für Erinnerungen, die man abschütteln will, also die passende chemische Keule. Für den weltweiten Vertrieb aber braucht man junge Burschen, die es verstehen, im allgemeinen Drogenrausch über Wasser zu bleiben, jedenfalls eine Zeit lang. Ireneo zum Beispiel, interkontinentaler Klinkenputzer von Gnaden des Chemiegiganten. Ireneo, der, egal ob Tokio, Bangkok, Birma, Vietnam, Brasilien, Berlin oder die Südstaaten, der überall zu Hause ist und nirgends und auch keinen Namen hat, jedenfalls nicht beim Namen genannt wird. Ireneo trifft denn auch auf eine Unzahl fast ganz normaler Zeitgenossen, die vor allem eines wollen, vergessen. Vergessen, dass sie immer sonntags zum Monster werden, dass ihre Mutter seit 17 Jahren tot ist und noch lebt, dass früher das linke Bein noch ein Bein war, ein lebendiges Bein. Das Bedürfnis, Unliebsames zu vergessen, ist überall. Die Globalisierung, die gegriffen hat. Trotzdem ist und bleibt Ireneo ein Verkaufsagent mit durchaus wechselndem Erfolg, denn ihm kommen immer wieder und immer öfter Überraschungsattacken eines hartnäckigen Leidens in die Quere. Ein Leiden, das, wie es scheint, ans Vergessen erinnert. Tokio liebt uns nicht mehr, von Railo Riga. Teil 1, ein Sohn des alten Kontinents. You won a deadlift? Tired of rubbing? They're ready, steady. Look at you. An author, David Webster, now. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Seit die Zeitungen berichten, dass der Weltuntergang bevorsteht, kommen mir die Lieder kürzer vor und die Tage länger. Oh, Space Shuttle. Ich habe bei dir zu Hause vorbeigeschaut, aber da hieß es, du wärst nicht da, es hieß, du wärst woanders, in Tokio. Im Hotelzimmer stand Plastikblumen, es gab 200 Fernsehkanäle, einen grünen Teppich mit Fischen und allen möglichen Fantasiemustern. Ich war müde und die Augen fielen mir zu. Also habe ich 3 oder 4 Stunden geschlafen und dann bin ich aufgewacht, habe die Vorhänge zurückgezogen und mir bis zum Morgengrauen die Flugzeuge angesehen. Mainly under the... After the... Um 10 Uhr früh bin ich runtergegangen, um die Zeitung zu holen. Aber dann bin ich in der Bar hängen geblieben und ich habe ein Bier getrunken. Ein Mann hat nach dir gefragt und ich habe ihm gesagt, du wärst tot, du wärst gestorben. Stimmt natürlich nicht, klar. Aber irgendwas muss ich ja sagen. Moment. Es stimmt überhaupt nicht, dass sich Frauen mit mir langweilen. Gestern habe ich eine mit aufs Zimmer genommen und sie hat sich schlapp gelacht. Sie war um die 40 und nicht besonders hübsch. Aber gut gebaut, zumindest solange sie etwas anhatte. Ich habe nicht gefrühstückt. Ich habe ein alkoholfreies Bier getrunken und dann eins mit Alkohol hinterhergekippt. Traurigkeit währt ewig, das Glück ist schnell vorbei. Die Geschäftsleitung möchte, dass Sie wieder nach Brasilien gehen. Ja, das ist absolut notwendig. Die Firma sagt, dass unser Mann in Rio verschwunden ist. Sie sagen, Sie brauchen jemanden für den Karneval. Im Karneval stellen die Leute immer alles Mögliche an und nachher brauchen sie die Chemie, um alles zu vergessen. European. In Tucson. Ich bin in Tucson. In Tucson findet eine Diamantenmesse statt, was eigentlich gut sein sollte. Eine Edelsteinverkäuferin hat mich zum Abendessen eingeladen. Sie ist Französin und in ihrem Zimmer lebt ein Pärchen. Ein großer blonder Farmer und eine ziemlich hübsche Mexikanerin. Sie hat sie einfach da geparkt, so wie ich immer den Fernseher laufen lasse. Wir haben zu Abend gegessen, etwas getrunken und sie hat mir eine hohe Dosis Gedächtniszerstörer abgekauft. Wir sind auf ihr Zimmer gegangen und ich habe den Farmer abgekriegt. War gar nicht schlecht. Mein Hotel ist gleich um die Ecke, so habe ich wenigstens in meinem Zimmer duschen können. In Tucson stehen massenhaft Palmen und Palmen machen mir immer gute Laune. Ich habe keine Ahnung, wie viele Diamantenverkäufer es auf der Welt gibt, aber sie treiben sich alle hier rum. Ich habe 5 weitere Deals abgeschlossen, das meiste davon KGB, kurzfristige Gedächtnisblocker. Dann bin ich ein bisschen spazieren gegangen und ab ins Bett. Ach ja, eine Flasche Sekt habe ich getrunken. Get ready. Februar in Arizona. Nicht allzu kalt. Vorausgesetzt, man hält sich tagsüber weit genug von den Bergen und bei Nacht weit genug von der Wüste auf. Nichts, was man im Moment unbedingt vergessen müsste. Also verbringe ich die Nacht in Sedona. Törtchen und Eis in allen möglichen Farben. Und Bauerntölpe mit verlorenem Blick, hin und her gerissen zwischen Misstrauen und völliger Ahnungslosigkeit. Kurzsichtige Mörder, wie wir sie bei den Stauseen in Louisiana gesehen haben, die sich mit demselben festen Glauben an ihre Gewehrläufe klammerten, mit dem sich jemand am Rande eines Abgrunds an einen Zweig klammert. Flagstaff ließ zu wünschen übrig. Ein schneller Deal mit einem Pärchen Coconino-Indianern und ein unverhoffter Zusammenstoß mit einem Kontrolleur der Firma. Ich darf Sie daran erinnern, dass die Geschäftsleitung mehr als besorgt ist wegen ihrer wenig aufschlussreichen Erklärungen über die, ich nenne es mal, schwarzen Löcher in ihrem Terminkalender. Die Kontrolle ist trotz seiner Verdächtigung negativ verlaufen. Alle Einträge hinsichtlich der Chemie und der Verkäufe stimmten. Und so lief es am Ende ein bisschen entspannter ab. Kopf hoch und weitermachen. Damit verabschiedete er sich, während er vor meinem Hotel in einen japanischen Wagen mit getönten Scheiben stieg. Nachher habe ich einen Bus zum Flughafen von Winslow genommen, aber ich habe die Haltestelle verpasst und ich bin in Holbrook gelandet, wieder mal auf Apachengebiet, in der Nähe des versteinerten Waldes, mitten in der Pampa. Hay algo raro. Imposible. Hector. Tijuana breitet sich in der Wüste aus wie ein Ölfleck auf einer Eisfläche, ein Riesenverkaufserfolg. Hier schwirrt eine Gruppe Deutscher herum, die jede Menge Hotels bauen. Schön massiv und erhaben, alles sehr Bauhaus. Regalo. Ohne zu sehen. Auf zum Vergessen, meine Herren. Jedem das Seine, wie gehabt. Franz wollte eine Liebschaft vergessen und Otto ein leichtfertig gegebenes Versprechen. Deutsche können kein Geheimnis für sich behalten. Nach drei Bier erzählen sie dir einfach alles. Der arme Otto sah die ganze Zeit auf seine Schuhe. Ein lächerliches Paar Schuhe, rot und weiß wie Golfschuhe, aber ohne Spikes. Otto sollte erstmal diese Schuhe vergessen. Ist die Chemie auch sauber? Meine Chemie ist die einzig saubere Chemie. Sie sagen das, weil der Freund von einem Freund drüben auf dem alten Kontinent den Namen seines Hundes vergessen hat. Wo er eigentlich doch bloß ein Liedchen vergessen wollte, das sich in seinem Kopf festgesetzt hatte und das er pausenlos vor sich hintrellern musste. Sehr lustig. Aber keine Sorge, das hier ist mindestens genauso sicher, wie wenn man einen Kanarienvogel mit einem Baseballschläger erschlägt. Glückwünsche von der Firma für einen erstaunlichen Deal. Erstaunlich schnell und erstaunlich sauber. Ihr Name wird für größere Sachen ins Spiel gebracht. Verkaufsleitung, Lagerverwaltung, sowas. In meiner Akte steht, dass die Türen zu den schönsten Büros mir für immer und auf alle Zeiten verschlossen sind. Denn die Firma vergisst nie etwas. Und wenn ich sage nie, dann meine ich auch nie. Eigentlich ziemlich verblüffend, wenn man bedenkt, dass wir darauf spezialisiert sind, Erinnerungen zu löschen. Fürs Erste jedenfalls gibt's einen Bonus. Glückwunsch und gute Nacht. Vitalis fallando. Maria, eine kleine, dickliche und sehr sympathische Mulattin will, dass ich mit ihr auf ihr Zimmer gehe. Und ich sage nein, weil ich das Gefühl habe, dass ich schon mal dort gewesen bin. Zwar nicht genau dort, aber immerhin an einem sehr ähnlichen Ort. Oder am Ende vielleicht sogar genau dort. Um mich umzustimmen, verspricht Maria, mir nicht das Herz zu brechen. Und bei so einem Angebot kann ich nicht anders, als mit ihr die Treppe hinaufzugehen. Und beim Hochgehen winke ich den Leuten unten zum Abschied und merke, dass ich betrunken bin. Und außerdem, dass ich ein wunderbares blaues Hemd trage und mich nicht erinnern kann, es gekauft zu haben. Worüber reden wir eigentlich gerade? Als ich aufwache, sehe ich den armen Otto mit seinen scheußlichen Schuhen auf einem Stuhl vor dem Bett sitzen. Und Maria ist natürlich nicht mehr da und es sieht ganz so aus, als würde Otto schon eine ganze Weile Selbstgespräche führen. Wir reden hier über seltsame Leute, die uns sowieso nie hier haben wollten. Und über Männer, die weit, weit weg von zu Hause sind. Und dann müssen sie einfach mit uns einer Meinung sein, denn auch sie sind ein Sohn des alten Kontinents. Ist doch klar, dass ich ihnen da zustehen muss. Lassen Sie mich erst mal aufstehen, Freund Otto, und dann möchte ich mich bitte anziehen. Keiner von uns beiden ist nach unserem kleinen Geschäftsabschluss auf ein so hohes Maß an Intimität vorbereitet. Und wenn Sie mir helfen, kann ich nach Hause zurückfahren und wieder der sein, der ich vorher war. Ich zähle zwei und zwei zusammen. Und während ich ihm durch den Gang in eines der kleinen Zimmer folge, habe ich den Verdacht oder bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich auf der anderen Seite der Tür ein mexikanisches Mädchen finden werde, das leider tot ist. Bestimmt war es eine ganz ähnliche Geschichte, wegen der ich aus Rio abgezogen wurde. Wie traurig der Wind bläst, wenn man weit weg von zu Hause ist. Armer Otto, ein nüchterner deutscher Architekt, der sonntags zum wahnsinnigen Mörder wird. So sieht's aus. Keine Tränen, mein Freund, nur Mut. Immer die Nerven behalten. Die Dinge werden schon wieder in Ordnung kommen. Nur Mut. Einige lange, schon vergessene Szenen tauchen jetzt wieder auf. Zum Beispiel der junge Kubaner. Oder Gekritzel an der Wand neben der Badezimmertür. Köpfe von toten Hühnern. Andere Szenen dagegen sind für immer verloren. Um noch einmal darauf zurückzukommen, in ausweglosen Situationen steigt der Gewinn natürlich auf ein Vielfaches. Ein braver Kerl wie Otto kann nicht einfach mit sowas im Kopf nach München zurückfahren. Wir reden hier schließlich nicht über wilde Partys mit seinen Geschäftspartnern oder über eine spezielle Freundin, die in Tijuana sitzen bleibt und auf Briefe wartet, die sie niemals erhält. Wir reden hier über Blut auf dem Teppich und darüber, dass die Kinder in Papa Ottos leerem Blick nicht etwa den Schatten eines Monsters entdecken. Wenn man etwas Schreckliches vergessen will, ist der Preis dafür sehr hoch. Hoch genug, um der Firma und dem Agenten zugleich Freude zu bereiten. Und hier kommt dann auch etwas ins Spiel, was in der Firma unsichtbare Prämie genannt wird. Otto folgt mir also ins Hotel und wartet in aller Seelenruhe, bis ich von meinem Zimmer zurück bin. Und nachdem wir zu einem mehr als zufriedenstellenden Abschluss gekommen sind, zieht Otto mit Chemie ab, die ausreichen dürfte, um die letzten 3 Wochen zu vergessen. Als er aus dem Bad kommt, weiß er natürlich weder, wer ich bin, noch grüßt er mich. Chacha, tiene razón, inspector. Y significa que... Very warm. Auf meinem Zimmer... Erst einmal ein Fläschchen Sekt aus der Minibar und schlucke ein paar weiße Lichter. Ganz nette Amphetaminderivate, sanft wie ein Spaziergang im Park, wenn man über das anfängliche Absacken des Blutdrucks hinweg ist. In meiner Mail finde ich eine Nachricht von der Firma und eine neue Auftragsliste. Endlich meine anspruchsvolle Aufgabe, bei der es um LGB, Langzeitgedächtnisblocker, geht. Selbstverständlich liegt eine Frau in meinem Bett und selbstverständlich kann ich mich nicht an ihren Namen erinnern. Sie trägt ein T-Shirt. Sie ist Studentin beim Schlafentragen, nur dass sie keine Studentin ist, sondern mindestens 50 Jahre alt. Im Fernsehen weint gerade ein Mann neben einem eingestürzten Gebäude. Als ich aus der Dusche komme, ist die Frau schon wieder weg. Regalo. Auf dem Tisch liegt etwas Kokain und ein paar Ampullen mit GPP. Das Kokain habe ich genommen, die Ampullen habe ich in den Koffer getan. Ich habe mir ein Bier aus der Minibar genommen. Dann habe ich mir die Nachrichten der Firma durchgelesen. Ein ganzer Haufen Bestellungen, fast alle aus Tucson. Und ein Rundbrief über den letzten Stand der Entwicklung unserer wunderbaren chemischen Erzeugnisse. Die Präzision der neuen Blocker ist mit Erfolg an nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Versuchspersonen getestet worden. Bis zum Jahresende wollen wir auch die widerspenstigsten Neurotransmitter ausgeschaltet haben. Nichts, was man behalten möchte, wird man dann vergessen. Immer dieselben Versprechungen. In der Zwischenzeit fackeln wir den Heuhaufen ab, um die Stecknadel zu finden. Das sagt natürlich keiner, aber jeder völlig kaputte Agent weiß das nur zu genau. Er weiß es mit derselben Gewissheit, mit der ein Zahnarzt weiß, dass alles, was bestimmt nicht wehtun wird, am Ende doch wehtut. Während ich ein paar Törtchen frühstücke, landet ein Hubschrauber der Einwanderungsbehörde auf dem Parkplatz eines 7-Eleven. 3 Sicherheitsbeamte in billigen Anzügen steigen aus, um Mexikaner abzugreifen. La Capsula! Um 3:30 habe ich einen Deal mit dem Eigentümer einer Werksvertretung für japanische Autos abgeschlossen. Er hat ein Kunstbein aus Carbon und möchte vergessen, dass er vorher ein gesundes Bein hatte. Hab mein Bein bei einem Autounfall verloren. Selbstverständlich nicht in einem von meinen Autos. In denen kann man nicht mal eine Telefonnummer verlieren. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Am Nachmittag schließe ich einen Deal ab mit einem Pärchen in der Holzhaussiedlung an der Route 16, die von Tucson nach San Diego führt. Die Frau ist blond und schüchtern und der Mann ist dunkelhaarig und wirkt ein bisschen entschlossener, aber selbst so merkt man noch, dass sie zum ersten Mal Chemie einkaufen und die Auswirkungen noch nicht so recht einschätzen können. Wir haben Angst, dass wir die Namen unserer Kinder sind zum Zelten in ein Sommerlager gefahren. Gerade erst 7 und 12 Jahre alt. Ja. Der Sohn ist ziemlich dünn und die Tochter ein ganz schüchternes Mädchen, genau wie ihre Mutter. Und wir lieben die beiden über alles. Ja. Und da wollen wir noch in der Lage sein, sie wiederzuerkennen, wenn sie wieder nach Hause kommen. Okay. Phoenix bei Nacht ist eine völlig andere Welt. Die kubanischen Transvestiten lungern überall in der Nähe des Zoos nördlich von Temple Park herum. Große Frauen, hübsch wie abgedrehte Filmstars, die von hammerharten Schwenkeleisern abhängig sind und dir neben einem Bärenkäfig für den Preis eines Hamburgers einblasen. Sie tragen Kunstpelze auf nackter Haut und halten sich die Kinder aus dem Ort so weit wie möglich vom Hals. Die Kinder schlagen sich darum, es in den Autos gratis zu machen, während ihre Mütter und Schwestern auf der anderen Seite von Salt River in den Motels des Broadway Touristen abschleppen. Wandelnde Amphetamin in allen Farben auf der Hauptstraße, schwarze Flammen aus den indianischen Drogenküchen, auf die die Fußballfans abfahren, Polizisten zu Pferde, Polizisten zu Fuß, Polizisten in der Luft, die mit den Suchscheinwerfern ihrer Helikopter die Straßen in blaues Licht tauchen, die Flugzeugbäuche, die am Funkturm vorbeischrammen, japanische Karaoke-Bars voller bewaffneter Kolumbianer, Kirchen voller besoffener Prediger und gewalttätiger Gläubiger und außerdem selbstverständlich eine Menge Leute, die friedlich in den weißen Häusern von Paradise Valley... If your boy... Ein ruhiger Deal in der Nähe des Flughafens. Und ich stehe wieder in Tempel herum und bin auf der Suche nach kleiner Ware, um die Wirkung von 2 Ampullen LTC zu neutralisieren. Den ich seit gestern zappeln lassen wie jemand auf einer Treppe, der die letzten 3 Stufen fehlen. Einem Mexikaner in Anzug mit Krawatte, der an einem Stand an der Straße Bibeln anbietet, kaufe ich eine Handvoll Pillen ab. Dann nehme ich ein Taxi zum Krankenhaus und hole mir eine Tüte mit Antidepressiva und Aufputschmitteln. Klasse Berichte, gute Verkaufszahlen, Glückwunsch. Dann kommt der neue Agent an die mexikanische Grenze. Wir unterrichten Sie. Der Typ, der für den nördlichen Teil Mexikos zuständig war, ist anscheinend tot in der Wüste von Sonora aufgefunden worden. Es geht das Gerücht, die Erinnerungswächter hätten ihm die Kehle durchgeschnitten. Aber sicher weiß man das nicht. Ich nehme ein Fläschchen Sekt aus der Minibar und setze mich auf die Terrasse, um mir die Flugzeuge anzusehen. The Sports. Wir registrieren hier wieder einmal keinerlei geschäftliche Aktivitäten ihrerseits in den letzten Tagen. Wir haben Ihnen eine Message in die Mailbox gelegt. Ich weiß nicht, wie lange ich das Misstrauen hier über Ihre weißen Flecken, die leeren Tage ohne Nachricht, noch unterdrücken kann. Tage, die für mich verschwinden wie Würmer aus einem durchlöcherten Schuhkarton. Den Nachmittag in der tropischen Eskimo. Draußen ist alles dunkel. Dann auch nicht die ganze Zeit. Gelegentlich leuchtet in der Wüste schon mal das Blitzlicht eines UFO-Jägers auf. Your Radio. Schlechte Nachrichten aus dem Staatsgefängnis. Eigentlich nichts Neues. Im Staatsgefängnis schnallen sie um 6 Uhr einen Typen auf eine Liege, die idiotischerweise Ähnlichkeit mit einem Kreuz hat, und verpassen ihm 6 tödliche Spritzen. Genug Gift, um einen Mann 6-mal umzubringen. Um Punkt 7 habe ich eine Verabredung mit einem kleinen nervösen Typen, der, wie sich herausstellt, als staatlicher Zeuge arbeitet. Einer von diesen Notariatsbeamten, die dafür bezahlt werden, dass sie zu den Hinrichtungen gehen und genau aufschreiben, wer was sagt, wer auf den Boden sieht und wer dem Toten in die Augen schaut, wer weint und wer zufrieden Beifall klatscht. Der Mann, mein Kunde, hat sich 93 Hinrichtungen angesehen. Er will sie nicht für immer im Gedächtnis behalten. Nichts darf übrig bleiben. This? In der Todeszelle ist Chemie natürlich strengstens verboten. Sie wollen nicht, dass ein Mörder mit leerem Kopf in der Zelle sitzt. Das wäre keine Gerechtigkeit für ihn, das wäre keine Gerechtigkeit für die Opfer. An Verbrechen hat man sich zu erinnern. Die wunderbare Welt der Fußfetischisten ist noch viel wunderbarer, als man sich vorstellen kann. Und während ich an beiden großen Zehen einer schnuckligen Kolumbianerin nuckle, die höchstens 13 Kerzen in ihre letzte Geburtstagstorte gesteckt haben dürfte, muss ich ununterbrochen daran denken, was das wohl für ein Mensch ist, der sich mit mir an so einem Ort verabredet. Und was das wohl für Erinnerungen sind, die so ein Typ gerne aus seinem Gedächtnis löschen möchte. Soll ich Ihnen sagen, dass mir durch den Aufenthalt Ihrer an den Glaskabinen, in denen die Frauen nackt liegen und nur ihre Füße herausengen lassen, Momente erstaunlicher gedanklicher Klarheit beschert wurden? Dieselben Momente natürlich, die ich jetzt vergessen muss, koste es, was es wolle. Ich beschließe, aus Ihrer verzweifelten Aufrichtigkeit keinen Vorteil zu schlagen und verkaufe ihr eine passable Dosis zum offiziellen Preis. Sie bedankt sich dafür, indem sie mich einer zuckersüßen Koreanerin vorstellt, mit niedlichen kleinen Füßen wie Zitroneneis am Stiel. Ich bin mehr als einmal aus Paris ihrer geflogen, nur um diese Füße küssen zu können. Als ich gehe, draußen ist es schon dunkel, überfällt mich dieselbe Scham, die einen packt, wenn man aus einer Kirche kommt. Und selbstverständlich auch dieselbe Verwirrung. Amen. Jedenfalls. Der Bus nach Nogales verspätet sich wegen eines neulichen Flugzeugunglücks. Heute Morgen ist ein Passagierflugzeug mitten auf der Route 19 gestürzt. Ich brauche etwas Kokain. Eine einzige Line hat fast überhaupt keine Wirkung. Du fühlst dich wie ein Christus, der nur an einem einzigen Nagel hängt. Der Tag bricht ein in Tijuana. Ich bin allein. Und der Teppich in meinem Zimmer ist blau. Und die Vorhänge sind gelb und ich muss mal wieder durch eine Kontrolle. Und diesmal ist das Ergebnis logischerweise positiv. Auch wenn ich keine Ahnung habe, warum. Aber das ist natürlich auch normal. Denn erst, nachdem du alles vergessen hast, bist du völlig unschuldig. Und gerade deswegen endgültig schuldig. Ich habe Verständnis dafür und die anderen auf ihre Weise auch. Dann hat er mir den Koffer und die Listen abgenommen und etwas von einem Deutschen erzählt, der Hotels baut, und von einer toten Mexikanerin. Wären Sie mit einer Stelle in Brasilien einverstanden? Dann lieber nicht, aber wenn es keinen anderen Weg gibt, dann natürlich schon. Wir meinen, fürs Erste sollen Sie sich ein bisschen ausruhen und erst dann wieder an eine neue Aufgabe denken. Vollkommen einverstanden. Auch in Tijuana gibt es Regen. Und wenn es in Tijuana regnet, suchst du dir besser eine Beschäftigung. Ich sage deshalb zu, als mich ein fetter Mexikaner mit weißem Hemd und kurzer Hose, der in einem alten schwarzen Wagen sitzt, fragt, ob ich eine Spazierfahrt mit ihm machen möchte. Als wir auf die Nationalstraße fahren, die nach Mexico City führt, fängt der Mexikaner an, mir an die Hose zu gehen, und ich lasse ihn machen. 20 Kilometer vor Tijuana halten wir in einer Fertighaussiedlung. Als wir reingehen, regnet es noch immer. Während der Typ sich auszieht, nehme ich mir ein Bier aus dem Kühlschrank und stelle mich ans Fenster und sehe zu, wie das Wasser unter dem Haus durchfließt. Der Mexikaner trägt eines dieser masochistischen Korsetts mit zwei großen Metallfedern voller feiner Stacheln, die sich wie Nadeln in die Haut bohren. Das Korsett hat eine Schraube, mit deren Hilfe man einstellen kann, wie tief die Stacheln in die Haut dringen sollen. Der Mexikaner blutet noch nicht. Der Mexikaner dreht an der Schraube und die Stacheln schieben sich einen Millimeter vor. Unter manchen Spitzen werden jetzt kleine Blutstropfen sichtbar. Er bittet mich, ihm einen Kuss zu geben, aber ich rühre mich nicht vom Fleck. In einem Lied mit dem Titel »Mein törichtes Herz« heißt es, es gibt eine Grenze zwischen Liebe und Faszination. Morgens, als ich wieder am Pool sitze, wirkt alles wie neu. Als würde das Leben von einer Million von Insekten ausgerechnet heute beginnen. Ein mexikanischer Polizeibeamter fragt mich nach einem deutschen Hotelbauunternehmer. Solche Tage gibt es. Selbstverständlich habe ich keine Ahnung, wovon er redet. Ich soll Ihnen sagen, wir können Sie auch auf Designerdrogen runterstufen. Da können Sie wieder ganz unten bei den Kindern anfangen, in Discos rumhängen, zu der endlosen Musik und zu den gestörten 15-jährigen Mädchen und zu den kleinen, plumpen, besoffenen Faschisten. Sie brauchen einen Mann in Berlin und in meiner kritischen Situation darf ich nicht wählerisch sein. Ich bin ein Agent unter Verdacht. Ein Verkäufer, der kurz davor steht, alles zu verlieren, was er bis jetzt erreicht hat. Natürlich liegt die Entscheidung ganz bei Ihnen und selbstverständlich nimmt man Rücksicht auf Ihre Erfolge und die gute Arbeit, die Sie geleistet haben. Was sonst noch? Ach ja, ran an die Arbeit und alles Gute. Ende der Nachricht. Bangkok, Hotel Oriental. Ich bin in Bangkok, im Hotel Oriental. In meiner Mail finde ich eine seltsame Nachricht. Komm zurück, K.L. Krumper. Der Name sagt mir nichts. Sowas kommt öfters vor. Irrtümlich abgeschickte Botschaften oder richtige Botschaften, die bei der falschen Person landen oder auch einfach unvollständige Botschaften von Leuten, an die du dich nicht erinnern kannst. Mr. T. Auf dem Blumenmarkt habe ich ein Date mit einem Kunden. Ich bin ein bisschen zu früh auf den Blumenmarkt gegangen, denn auf der ganzen Welt gibt es nichts Vergleichbares. Abgesehen davon kenne ich ja jemanden, der für eine kleine Portion Gedächtnisverlust eine Prise gutes altes Opium besorgen kann. Als mein eleganter thailändischer Kunde schließlich auftaucht, er ist der Repräsentant eines mächtigen Bankenkonsortiums, bin ich schon wieder nüchtern und dabei verblüffend gelassen. Er gibt mir das Geld und ich überreiche ihm eine schwarze, rechteckige Adidas-Tasche, die ungefähr so groß ist wie ein kleiner Unterarm. Ich heiße Foy Nang. Foy Nang steigt in eine riesige weiße Limousine, kaum dass er mir seinen Namen verraten hat. Ich setze mich nach hinten und habe das Gefühl, dass er meinen gar nicht hören will. Als ich aufwache, liege ich in einem riesigen weißen Bett mit Baldachin und Moskitonetz in einem genauso weißen Zimmer mit einer Wand aus Glas, durch die man ganz Bangkok sehen kann. K.L. Krumper. Der Name schießt mir durch den Kopf. Komm zurück. Auf die Nachricht schießt mir durch den Kopf. Danach verschwinden die beiden genauso schnell wieder. Foy Nang ist draußen in einem anderen Zimmer. Er ist nackt und spricht mit seiner Mutter. Als ich zur Tür gehe, ruft er mich hinein. Komm, bestimmt möchte sie dich kennenlernen. Ich ziehe mir nur vorher schnell noch die Hose drüber. Schließlich will man die Mutter eines Freundes nicht als erstes mit seinen Eiern bekannt machen. Aber es gibt ein Problem. Foy Nangs Mutter ist tot. Er ist mit mir im Bett gewesen, Mama. Er ist nett. Das erkennt man immer an den Augen. Komm mal her. Du brauchst keine Angst zu haben. Angst habe ich keine, aber beeindruckt bin ich schon. Von Reinkarnationssoftware hatte ich bereits gehört. Nur gesehen hatte ich vermutlich noch keine. Reinkarnationssoftware wird anhand von Millionen von Daten und Verhaltensmustern eines lebenden Menschen programmiert. Wenn jemand Angst vor dem Tod hat, anzunehmen, dass wir das alle haben, aber ich meine, wenn jemand Angst vor dem Tod und genug Geld dazu hat, lässt er sein komplettes Gedächtnis inventarisieren und gibt unzählige Beispiele für Verhaltensmuster ab. Aufzeichnungen, Tagebücher, Handschriftenproben, Neuronenuntersuchungen, Fotos, Analysen, Erinnerungen, selbstgedrehte Videos, alles eben. Mit all diesem Material wird eine Software erstellt, die das geliebte Wesen nach seinem Tod ersetzen kann. Ich habe von der ganzen Materie nicht die leiseste Ahnung. Ich weiß nur, dass es auf so etwas wie das Leben nach dem Tode hinausläuft, zwar nicht für die, die abgetreten sind, denen ist die Software ziemlich egal, aber immerhin doch für die, die da bleiben. Aber zurück zu Föhnangs Mutter. Die arme Frau steckt in einem winzigen Schwarz-Weiß-Monitor, der aussieht wie die Überwachungsbildschirme in einem 7-Eleven. Ihr seid also zusammen im Bett gewesen? Jawohl, gnädige Frau. Sieht ganz danach aus. Föhnang hat einen wunderschönen Körper. Als sie starb, war sie so alt wie ich jetzt, 32. Ich war damals 15. Die Software haben wir zusammen vorbereitet. Sie wusste, dass sie sterben würde. Und ich wusste es auch. Genug jetzt, macht ruhig weiter. Junge Männer müssen immer zusammen sein. Als wir ins Schlafzimmer zurückgehen, frage ich Fei Nang, ob sie weiß, was sie ist. Fei Nang ist anscheinend überrascht. Selbstverständlich weiß sie, dass sie meine Mutter ist. Ich lasse Fei Nang allein mit seinem Schmerz und mit seiner Mutter und gehe quer durch das Apartment zum Aufzug. Es ist ziemlich dunkel und ich stolpere 2 oder 3 Mal, bis ein Mädchen am anderen Ende des Wohnzimmers das Licht einschaltet. Es ist Fei Nangs Schwester. Sie ist genauso hübsch wie er und sieht ihre Mutter sehr ähnlich. Ich bin Fei Nangs Schwester. Und ich bin sein Freund. Ich weiß, wer du bist. Ich habe euch zugehört und zugesehen. Ich weiß auch, dass du nicht sein Freund bist, sondern der, der ihm Mama aus dem Gedächtnis reißen soll. Ich verkaufe bloß die Chemie. Was jeder Einzelne damit anfängt, ist nicht meine Sache. Die Maschine bringt ihn langsam um. Diese Maschine hält den Schmerz fest wie ein Insekt, das mit einer Nadel an die Wand gespießt worden ist. Unterhalten Sie sich nicht mit Ihrer Mutter? Nein, ich rede nicht mit der Software. Ich lasse den Tod lieber in Ruhe seine Arbeit machen. Den Morgen verbringe ich im Tennisclub. Ich schließe Deals mit einer Gruppe englischer Chirurgen ab. 3. Einer von ihnen hat eine Tochter, die versucht hat, sich umzubringen. Glücklicherweise war sie noch am Leben, als sie aus dem Pool gefischt wurde, was mich ehrlich freut. Das Mädchen hatte Probleme in der Schule, aber das erklärt noch lang nicht alles. Hinzu kommen der neue Kontinent, die neuen Freunde, das thailändische Essen und möglicherweise aber ganz sicher sind wir uns da nicht. Ein älterer Mann natürlich, ein Westler, der in die Angelegenheit verwickelt ist. Angelegenheit und verwickelt, das waren seine Worte. Die Chemie ist übrigens nicht etwa für das Mädchen, sondern für die Mutter, die Frau des Chirurgen. Sie war es, die den Körper ihrer Tochter entdeckt hat, der auf dem blauen Wasser des Schwimmbeckens trieb. Auf dem Flughafen von Bangkok ist es 6 Uhr und alle sind untröstlich über die Tragödie. Es ist das 3. Flugzeug, das in weniger als 3 Wochen über den Fluss abgestürzt ist. Im Flugzeug versucht jemand, mir Stoff für sein Kind abzukaufen. Ich lehne das ab. Erstens ist da natürlich das ganz normale Verkaufsverbot an Bord von Flugzeugen. Zweitens, nach dem Skandal um die schlafenden Kinder aus Koh Samui. Hunderte von Kindern in den Bordellen entlang der Küste. Denen wurde täglich das Gedächtnis ausgebrannt, damit sie sich die sexuelle Unschuld bewahrten, nach der die wählerischen europäischen Sextouristen verlangen. 3 Stunden später landen wir auf dem Flughafen von Ho Chi Minh Stadt. Als die Wirkung der weißen Lichter nachlässt, stecke ich die Hand in die Tasche meines Bademantels und hole ein paar gelbe Lichter raus, die nichts weiter sind als unschuldige Kissen, auf die man den Körper nach einem heftigen Trip sinken lassen kann. Die weißen Lichter erfreuen sich in Vietnam so großer Beliebtheit, dass die Touristen an den Stränden von Bangkok bis hierher reisen, um sich den Kopf mit Glück zuzudröhnen. Ich trinke ein Fläschchen Whisky aus der Minibar und nachher dann ein Bier. Keine Spur mehr von dem weißen Licht. Ich werfe mich aufs Bett. Auf dem Nachttisch lege ich eine Handvoll gelbe Lichter. Die gelben Lichter haben eine zwar relativ begrenzte, aber äußerst angenehme, einlullende Wirkung. In meinem Mail nur eine einzige Nachricht. Komm zurück, K.L. Krumper. Ein seltsamer Schmerz in meinem Rücken. Aber dennoch ein nur allzu bekannter Schmerz. Ein Schmerz, der nicht neu ist. Eine Sekunde lang schließe ich die Augen. Das glaube ich zumindest. Stelle später aber fest, dass meine Augen immer noch auf sind und dass es die Welt, meine komplette Umgebung ist, die sich verabschiedet hat. Ein vorübergehender Blackout. Schwarze Blitze. Wahrscheinlich irgendein Problem meiner Neuronen. Nur eine Sekunde lang. Ich bin vollgepumpt mit Koks. Und durch die Takeria schlecht stabilisiert. Das Tütü durchbohrt meine Eingeweide und der hochgradig giftige vietnamesische Reisschnaps gibt mir endgültig den Rest. Bevor ich die Augen schließe, wer weiß, vielleicht für immer. Suche ich in meinem elektronischen Notizbuch das Datum. Ho Chi Minh Stadt, 12. September, Jahr 3 im neuen Jahrtausend. Mein Freund ist ein Händler aus Kyoto. Er ist in den letzten Waggon des Zuges gestiegen, der als letzter aus dem Bahnhof von Kobe ausfuhr, bevor die Saringasbombe explodiert ist. Deshalb glaubt er, dass das Leben es gut mit ihm meint und dass es ihn gelegentlich sogar bei seinem Namen nennt. Es gibt da selbstverständlich eine unangenehme kleine Angelegenheit im Zusammenhang mit den Kinderbordellen im Südosten Thailands, die er lieber heute als morgen vergessen möchte. Die Nacht überstehe ich unter dem Einfluss der hiesigen Chemie. Weiße Flammen aus Laos, die als als Nebeneffekt kurzzeitig leichte Depressionen mit sich bringen. Monika erzählt mir eine Menge über Berlin. Aber das meiste davon interessiert mich nicht. Die an- und abschwellende Wirkung des Koks bringt uns durcheinander. Wir können uns nicht auf einen einheitlichen Rhythmus einigen. Und wenn ich ihr Feuer gebe, hat sie schon gar keine Zigarette mehr in der Hand. Beschwingt verlasse ich das Hotel. Fast im Laufschritt. Fast trällernd. Und wenig später wird mir die Hitze zu viel. Und ich fange an zu schwitzen. Und ich kriege keine Luft mehr. Und zittere. Und schließlich kipp ich um. Als ich aufwache, liege ich in einem Posten des Roten Kreuzes am Strand. Ich werde von einer Vietnamesin gepflegt, die aussieht, als wäre sie eine Braut. Und es regnet und es wird langsam später. Und alle Traurigkeit der Welt ändert nichts daran. Als ich aufwache, liege ich in einem Posten des Roten Kreuzes am Strand und werde von einer Vietnamesin gepflegt, die aussieht, als wäre sie eine Braut. Sie teilt mir auf Englisch mit, dass ich gerade einen epileptischen Anfall gehabt habe. Mit dem Wort Epilepsie kann ich nichts anfangen. Aber den Schmerz im Rücken, das Aufblitzen eines schwarzen Lichts und das Gefühl, an einem anderen Ort, in einem anderen Leben aufzuwachen, erkenne ich wieder. Haben Sie einen Koffer gefunden? Nein, Sie haben nicht meinen Reisepass dabei gehabt. Sie müssen sich ausruhen. Sie sagt mir auch, dass Sonntag ist, obwohl ich Sie nicht danach gefragt habe. Sonntags kommen immer jede Menge Leute zum Strand, aber es passiert nie etwas. Ich bin jetzt schon 3 Monate hier und Sie sind mein erster Patient. Sind Sie im Urlaub? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich hatte einen Koffer. Tja. Im Hotel habe ich den Koffer neben dem Bett gefunden. Das Zimmer ist selbstverständlich eiskalt. Wieder eine Nachricht von Krumper. Der Text ist derselbe. Komm zurück. Wir haben hier 2 nicht erfüllte Aufträge in den letzten Tagen. 2 Deals sind geplatzt und keinerlei Erklärung. Wir warten. Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie sich einer grundlegenden neurologischen Untersuchung unterziehen. Anscheinend werden epileptische Krankheitsbilder häufig mit dem Abzweigen von Lieferungen für den eigenen Gebrauch in Verbindung gebracht. Wir machen uns Sorgen um Ihre Gesundheit. Da kommt's. Ich bin nicht raus. Ich bin bloß vorübergehend gesperrt. Ich bin ein vorübergehend gesperrter Mann, der durch die Straßen Bangkok spaziert und einen Termin mit einer hoch angesehenen Neurologin vom asiatischen Zweig der Firma für übermorgen in der Tasche hat. Wunderbar. Ach, übrigens, in meiner Mail eine Nachricht von einem gewissen K.L. Krumper, von dem ich, soweit ich weiß, noch nie etwas gehört habe. Die Nachricht lautet: Komm zurück. Und tatsächlich ist das auch schon die ganze Nachricht. Ein Freund aus der Gegend, den ich noch nie zuvor gesehen habe, verkauft mir 2 GPGs. Ein kurzer Augenblick der Verzückung, Euphorie aus der Konserve. Deutscher Stoff ist das jedenfalls nicht. Deutsche Chemie ist im Straßenverkauf nicht zu haben. Auf der Toilette trinke ich eine Ampulle und es geht mir gut. Zwar nicht sehr gut, aber gut. Im Tuk-Tuk mache ich auf dem Rückweg eine 2. Ampulle leer. Ich kaure mich in meinen Sitz und warte auf die Wirkung. Das Mädchen heißt Linto. Linto redet nicht viel. Warum auch? Die Begeisterung hebt man sich für die Liebe auf. Linto hat bestimmt einen Liebhaber im Dschungel. Nur die Liebe ist wichtig, der Rest zählt nicht. Trotzdem überlassen wir uns der Wirkung von GPG und Vögeln, als wir im Hotel sind. Linto ist hübsch und hat einen wunderbaren Körper. Aber sie ist mit dem Kopf in Kambodscha und umarmt gerade einen Soldaten des Opiumkrieges. Zur neurologischen Untersuchung habe ich noch 6 Stunden Zeit. Trotz des Hubschrauberlärms schlafe ich sofort ein. Die Frau da! Das musst du sein! Du stehst da mit um den Hals baumelndem Fotoapparat und bist außergewöhnlich dünn! Samba. Schönen guten Tag. Es ist Fenangs Schwester. Und einen Augenblick lang weiß ich nicht, wer sie ist und was sie von mir will. Ich bin Feulangs Schwester. Nachher, als wir beide selbstverständlich wieder angezogen draußen am Eingang des Tempels stehen und die Sonne die Drachen am Eingang der verbotenen Stadt umkippt, ist es fast schon Nacht. Feulang ist tot. Lieber wollte er sich mit einer Überdosis Opium das Leben nehmen, als das Andenken an seine tote Mutter verraten. Denn Feulangs Angst vor dem Vergessen war größer als Feulangs Angst vor dem Schmerz der Erinnerung und dem Schmerz des Todes. Ja, auch das Zimmer von Feulangs Schwester ist groß und weiß. Und von ihrem Fenster aus sieht man den Fluss. Und am anderen Ufer des Flusses die Flugzeuge und hinter den Flugzeugen den Dschungel von Burma. Feulangs Schwester trägt noch Trauer und sie sieht gut aus. Und sie bietet mir Sake an und langsame Nächte. Das Beste, was es an asiatischen Morphium-Derivaten gibt. Und dann Vögeln, ja natürlich. Nichts ist so angenehm, wie mit einer traurigen Frau zu vögeln. Weshalb man mit Witwen und Müttern und Schwestern von Toten, Gott verzeih mir, immer mit Abstand die besten Fix hat. Von 7 bekomme ich das Ergebnis meiner Untersuchung. Positiv natürlich und selbstverständlich bin ich raus. Als ich zurück ins Hotel komme, wartet auf meinem Zimmer bereits der Agent, der für den Stoff verantwortlich ist. Ein Westler, wahrscheinlich ein Schwede oder Däne. Jedenfalls ein Skandinavier. Ein großer Lächler unter der Sonne. Ja, so du, der, Hörsehermann, der Stoff, ist bereits aus dem Verkehr gezogen. Ja, dasselbe gilt auch für die Bestandslisten. Und was ist mit den offenen Bestellungen? Ja, es ist schon jemand unterwegs in der Gegend. Ja. Bogodi, wohin willst du? Zum Flughafen. Oxena? Und dann? Weiß nicht. Ich befinde mich in einer der Bars von Dong Koi, im Zentrum von Ho Chi Minh Stadt. Es ist 10 Uhr abends. Auf der anderen Seite des Fensters nichts als Leere. Die TT der vergangenen Nacht haben diesen Katzenjammer verursacht, gegen den ich versuchsweise ein bisschen Gras, etwas Lexotanil und 6 Bier genommen habe. Ein Flugzeug ist in der Nähe von Lima in Peru in einen Zoo gestürzt. Das kam in den Fernsehnachrichten. Die Löwen haben fast alle Leichen gefressen. Im hinteren Teil der Bar sitzt ein Mann mit einem Messer. Ein Jagdmesser, eins von diesen langen, die man zum Häuten von Wildschweinen benutzt. Neben ihm sitzt eine 50-jährige Frau, deren Körper gut 20 Jahre jünger ist. Ein eindrucksvoller Körper. Der Mann hat das Messer vor sich in den Tisch gerammt. Als er meine Blicke bemerkt, hebt er die Hand und grüßt. Winkt, ich soll rüberkommen. Setzen Sie sich doch, mein Freund. Sind Sie allein? Ja. Ist kein guter Ort, um allein zu sein. In Wirklichkeit ist jeder allein. Meine Frau sagt mir gerade, am liebsten würde sie mit Ihnen ficken, wenn sie das mit einem hier tun müsste. Danke. Wir sind Südstaatler, wissen Sie? Nicht aus dem Süden von hier, wir sind aus dem Süden der Vereinigten Staaten. Wunderbare Menschen. Ich bin Priester der Kirche der Promise Keeper. Haben Sie vielleicht schon mal von uns gehört? Ja, ich glaube schon. Wahrscheinlich in Arizona, aber mit Sicherheit kann ich das nicht sagen. Wir halten, was wir versprochen haben. Und das ist mehr, als man von dem Rest der Leute heutzutage behaupten kann. Die Frau lächelt mir zu. Sie trägt ein knappes Kleid und hat riesige Brüste. Erst habe ich gedacht, ich könnte ja den Inder ficken. Aber es ist wohl ein bisschen zu heiß, um mit so einem Fleischberg zu hantieren. Und so bin ich dann auf Sie gekommen. Besten Dank. Wir können zu uns ins Hotel gehen. Es liegt am Ende der Straße. Mein Mann kommt mit. Natürlich willige ich ein. Die Frau steht auf und ich auch und der Mann auch. Und wir gehen quer durch die Bar und über die Straße. Das Hotelzimmer ist gelb. Die Wände, der Teppichboden, die Decke auf dem Bett. Alles gelb. Die Frau sagt, ich soll meinen Schwanz rausholen. Dann soll ich an ihm herummachen. Und während ich das tue, schiebt sie sich die Hand in die Unterhose und fummelt an sich herum. Und schließlich eine ganze Weile später kommt sie. Einer Frau dabei zuzusehen, wie sie einen Orgasmus bekommt, ist ungefähr dasselbe, wie wenn man einer Modelleisenbahn zusieht. Zu tun hat man nichts, aber Spaß macht es trotzdem. Danach zieht sie sich aus und bringt sich auf dem Bett auf allen Vieren in Position und will, dass ich in ihr reinschiebe, was ich selbstverständlich tue. Eine Frau wie diese hier ist mit größter Wahrscheinlichkeit das Resultat von jeder Menge plastischer Chirurgie. Aber das ändert gar nichts. Ein Körper, der kämpft, ist immer noch besser als ein Körper, der bereits aufgegeben hat. Sie veranstaltet ziemlich viel Geschrei. Sie übertreibt dabei so sehr, dass es ein bisschen peinlich ist. Mein Schwanz, der nicht allzu groß ist, zumindest nicht groß genug, arbeitet wie ein Kolben. Er flutscht raus und wieder rein. Er gondelt in mir herum wie ein Kleinkind in einem aufblasbaren Planschbecken. Wir sind Promise Keeper. Unser Gedächtnis ist uns heilig. Woran man sich nicht erinnert, das kann man auch nicht halten. Mit meinem Messer hier, da habe ich schon 3 von diesen Gedächtniskillern umgebracht. Von solchen Leuten hatte ich in Bangkok schon gehört. Vielleicht auch schon vorher. Leute, die Gedächtniskiller um die Ecke brachten. Promise-Keeper, dumpfe Bauern aus dem weißen Amerika. Keine Ahnung, dass sie sich schon so weit ausgebreitet haben. Im Flughafen von Bangkok, da habe ich einen Skandinavier mit einem randvollen Koffer erwischt. Randvoll mit was? Weiß ich nicht. Ohne den Geheimcode bekommt man die Dinger nicht auf. Aber in seiner elektronischen Datenbank hat er jede Menge Bestellungen aufgenommen. Immer noch das gelbe Hotelzimmer. Der Versprechenswächter ist im Bad. Seine Frau liegt nackt auf dem Bett, mit gespreizten Beinen und geschlossenen Augen, wie ein Mädchen, das nach dem ersten Mal im Gras neben dem Pool liegt. Aber natürlich war es nicht gerade das erste Mal. Gras gibt es auch keins. Und während ich es ihr besorgt habe, hat ihr Mann es bei mir versucht. Aber glücklicherweise war er nicht hart genug. Den Koffer. Meinen Koffer habe ich selbstverständlich sofort gefunden. Kaum hatte ich den Schrank geöffnet. Diese beiden sind nämlich viel zu bescheuert, um sich darüber im Klaren zu sein, wie viel Geld diese Chemie wert ist. Außerdem vertrauen sie so sehr auf Gott, dass sie sich nicht besonders viele Gedanken um etwas anderes machen. Während wir gefilmt haben, musste ich ein paar Mal an sein schreckliches Messer denken. Als ich an der Badezimmertür vorbeigegangen bin, glaubte ich, während das Wasser aus dem Hahn rauschte, zu hören, wie der Typ betete. Die Liebe hat Millionen unterschiedlicher Krankheitsbilder. Der arme Skandinavier ist tot. Und mein Koffer ist mir auf ausgesprochen seltsamen Wegen bis hierher gefolgt. Vielleicht bleibe ich nach allem, was passiert ist, jetzt doch noch im Geschäft. Im Aufzug habe ich mit meinem Code den Koffer geöffnet. Alles war noch an seinem Platz. Endlich bin ich so weit, alles vergessen zu können. 6 Uhr Nachmittag. Ich bewege mich in meinem eigenen Leben wie ein perfekter Fremder. Nichts erkenne ich wieder. Mein Hotelzimmer ist das Zimmer eines Fremden. Meine Freunde sind die Freunde eines Fremden. Ich habe jetzt Geld in der Tasche. Ich habe jetzt einen Koffer mit so viel Chemie, dass ich noch viel, viel mehr anstellen kann. Ich kann jetzt jeden Tag eine nach dem anderen in vollen Zügen genießen und nachher jeden Tag eine nach dem anderen vergessen, damit sie mich nicht mehr stören. Ich weiß jetzt, dass morgen nichts passiert sein wird, egal was passiert. In einer dunklen Ecke des Parkplatzes kriege ich ein Briefchen Kokain hervor. Verpasse mir eine Dosis und nehme gleich hinterher ein gelbes Licht, um den ersten Schuss besser abzufedern. Ich habe mich in die Nähe einer Moschee gesetzt und mir das Abendgebet angehört. Ich habe eine kleine Flasche Whisky leer gemacht, die ich in den Stiefel geschoben hatte. Ich habe ein 0,5 Gramm Koks gesnifft. Ich habe mich im Park vor der Bibliothek ins Gras gelegt, bin dann aber sofort wieder aufgestanden und gegangen. Es hat angefangen zu regnen und eine ganze Weile geregnet. Ich habe 3 schwarze Steine genommen, um das Kokain zu dimmen. Danach habe ich wesentlich langsamer geredet. Ich habe dann ein paar ruhige Stunden verbracht und nachher hat mich die Wirkung nochmal erwischt, als ich auf der Tanzfläche des Tempels stand. Ein Club für Millionärskinder in der Nähe vom Yachthafen. Selbstverständlich habe ich nicht getanzt. Freitag, nehme ich mal an. Und meine Suite im St. Villa ist perfekt aufgeräumt, leer und sauber. Über den Fernseher flimmert das Foto von einem belgischen Mörder. Und er hat ein Allerweltsgesicht. Männer bringen Frauen um, weil sie die real existierenden Frauen im Körper von Traumfrauen nicht ertragen können. Es gibt jede Menge Männer, die Frauen umbringen. In der Presse nennt man das den neuen Virus. Unter der Dusche bekomme ich Besuch von einer guten alten Dröhnung. Nach einem kleinen Aussetzer knallt mein Kopf gegen die Glastür. Gestern wird ein anderer Tag werden. Gestern wird ein anderer Tag werden. Gestern wird ein anderer Tag werden. Gestern wird ein anderer Tag werden. Aratag werden. Gestern wird ein und Aratag werden. Gestern wird ein Aratag werden. Ich sage das 6 oder 7 Mal hintereinander, bis mir wieder eine normale, natürliche Aussprache gelingt. Gestern wird ein anderer Tag werden. Wahrscheinlich bin ich eingeschlafen. Und wahrscheinlich sind schon Tage vergangen. Aber ich befinde mich noch immer auf dem Boot. In einer Kabine, die so groß ist wie eine Hotelsuite. Mit einer kleinen Japanerin, die an der blauen Nadel hängt. Und still und zärtlich und angenehm ist wie eine gute Nachricht am Ende eines schlechten Tages. Außerdem noch eine Mail von Krumper. Jemand, der mich ohne Hoffnung sucht, wie einer der Luftlöcher schießt. Jemand, den ich aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich nicht mehr als einer vagen Intuition, mehr mit meiner Zukunft als mit meiner Vergangenheit in Verbindung bringe. Ansonsten trüben bloß schreckliche Rückenschmerzen das Glück dieser Tage. Guten Morgen. Eine ziemlich unangenehme Nacht wegen des LSD, das ich lange, bevor ich meinen Entschluss wieder vergessen habe, bestimmt nicht mehr nehmen wollte. Acid öffnet Türen und hinter den Türen verbirgt sich nichts. Ein Bier und 2 GPGs, um den Tag langsam angehen zu lassen. Willkommen im Cathay, dem alten Hotel im Kolonialstil, das mit dem Rücken zur Bucht liegt, dem Chelsea Südostasiens, wo die unverbesserlichen Romantiker übernachten und harte Jungs mit Waffen. Ein steinalter Chinese mit einem gestreiften Bowlinghemd begleitet mich auf eines der Zimmer im ersten Stock. Er lässt mir den Vortritt, stürzt aber dann sofort an mir vorbei, um die Läden am Balkon zu öffnen. Ein wundervoller Tag. Ich gebe dem Alten ein fettes Trinkgeld und der Alte fragt mich nach meinen weiteren Wünschen. Und ich bitte ihn um eine Flasche Whisky. Und ehe ich mich versehe, steht der Mann schon wieder mit einer Flasche und 2 Gläsern auf der Matte. Selbstverständlich lade ich ihn auf ein Glas ein. Er kippt es runter, bedankt sich und haut ab. Dann gehen auf der Stelle alle Lichter aus. Eine Sekunde später falle ich um. Bärensack. Im Raum nebenan wird Führers Geburtstag gefeiert. Die Marschmusik dringt durch die Wände und schleicht sich in mein Zimmer. Alte Lieder beleben den Nachmittag, der heiß ist, ansonsten aber rundherum wundervoll. Mein liebenswerter Nachbar, der keineswegs Deutscher oder sowas ist, eher ein leicht verwirrter Birmane, beugt sich mit dem Kopf über meinen Balkon. Kommen Sie, feiern Sie mit. Sie sind sehr herzlich eingeladen. Das Glücksgefühl der Nachbarn ist immer lästig, solange man nicht selbst an ihm teilhat. Ich lasse mich von seinen Argumenten überzeugen und gehe mit der verständlichen Neugier eines Menschen, der noch nie an einer Geburtstagsfeier für Hitler teilgenommen hat, auf den Gang des Cathay, eines mehr als noblen Hotels. Holzfußböden, blau abgesetzte weiße Wände und echte Art-Déco-Möbel. Ich gehe also, wie gesagt, auf den Gang und spaziere barfuß die kaum 6 Schritte zur Tür des benachbarten Hotelzimmers. Mein birmanischer Freund hat da drin 2 Orientalen-Pärchen untergebracht, sowie seine Frau, eine Nordamerikanerin, der die Röte ins Gesicht gestiegen ist, woran der Champagner und die guten alten ruhmreichen Siege der Deutschen schuld sind. An den Wänden hängen selbstverständlich schmucke Hakenkreuze und Flaggen. Neben dem Bett dient eine mit kitschigen Abbildungen illustrierte Ausgabe von Mein Kampf als Bibel. Champagner? Dann reicht mir die Nordamerikanerin, die, wie sich herausstellt, aus San Francisco stammt, einen Taschenspiegel mit einem Haufen Kokain. Ich fühle mich verpflichtet, Ihnen im Gegenzug ein paar Pillen anzubieten, aber Sie weisen das Angebot entschieden zurück. You know, of all feelings, false compassion is the most hypocritical. Ich packe also meine Pillen wieder ein, tanze zum Rhythmus eines wunderschönen Nazi-Liedes quer durchs Zimmer auf die Terrasse und verabschiede mich beinahe formvollendet von den 6 Schwachsinnigen. In einer der Kunstgalerien beobachte ich eine ganze Weile einen von diesen Typen, die sich hochkomplexe, von kühnen Gentechnikern designte Viren spritzen und dann die erstaunlichen Resultate auf ihrer eigenen Haut ausstellen. Der Mann lehnt nackt an einer weißen Wand, auf der Name des Virus steht. Null. Sie haben ihn Null genannt, weil er einen Mann in ein paar Wochen auf die Größe eines Donuts zusammenschrumpfen lassen kann. Diese neuartigen Selbstmörder lassen einen sehnsüchtig an die alten Masochisten denken, mit den Gewichten am Penis und den mit Nägeln durchlöcherten Brustwarzen. Aber gut, lauter Fortschritte, das sind die Zeichen der Zeit. Als ich das letzte Mal in Malaysia aufwache, sehe ich einen jungen Mann in Jeans und weißem Hemd, der zwischen den Stofflamellen einer dieser vertikal angebrachten Vorhänge auf einem Stuhl steht und es im Fenster sieht. Der trägt Kopfhörer und hält ein Discman in der Hand. Wenn ich nicht hier draufsteige, kann ich das Meer nicht sehen. Dann steigt er wieder vom Stuhl. Er ist nicht älter als 20, hat kurz geschorenes schwarzes Haar. Er ist sympathisch und er ist mein Freund. Das weiß ich, weil er mir das sagt. Ich bin dein Freund. Wir haben uns im Rock Garden lange unterhalten. Zwei Filipinas waren auch dabei. Sie sind abgehauen, bevor du den Anfall hattest. Wir haben nicht gevögelt, du und ich, meine ich. Auch sonst nichts in der Richtung. Selbstverständlich bin ich nackt. Am Fußende des Bettes liegen ein wunderschöner grauer Leinenanzug und eine wunderschöne weiße Seidenbluse. Auf den Bettlaken steht der Name des Hotels. Paradise Bed and Breakfast. Wie lange habe ich geschlafen? 1,5 Tage. Nicht sehr viel. In Malaysia nicht. Selbstverständlich spüre ich den Schmerz im Rücken. Aber diesmal ist es ein größerer Schmerz. Als hätte mir irgendein irrer Arzt die Wirbelsäule herausgerissen und stattdessen einen Besenstiel eingesetzt. Das Zimmer ist weiß und enthält nichts weiter als ein Bett, einen Tisch und einen Stuhl, auf den mein Freund aus Madeira steigt, um sich das Meer anzusehen. Wo ist der Fernseher? Den habe ich bei einem Chinesen gegen 10 Ampullen GPG eingetauscht. Ist noch eine übrig? In deinem Koffer ist von allem etwas. Neben dem Bett steht mein Koffer. Als ich ihn wiedererkenne, komme ich mir vor wie jemand, der mit einem Klumpen Gold in der Hand aus einem absurden Traum aufwacht. Im Koffer ist noch immer ausreichend Chemie, um den Papst vergessen zu lassen, wo er arbeitet. Außerdem eine hochwertige Auswahl von Produkten aus der Region und sogar ein bisschen Chemie, die direkt aus Shinjuku stammt. Pillen für japanische Models und ihre lyrisch angehauchten Liebhaber. Ich habe fast nichts davon genommen. Zwei gute Morgen und ein GPG machen es auch nicht besser. Meine Schmerzen bleiben hartnäckig an ihrem Platz, wie die Verteidiger einer italienischen Fußballmannschaft. Mein Freund reicht mir eine Flasche Champagner. Aber der Champagner ist warm. Und außerdem ist es kein französischer. Und ich glaube, das gibt mir endgültig den Rest. Denn als ich dazu ansetze, mich bei ihm zu bedanken, packt mich ein lästiger Aphasieanfall. Aber natürlich versteht man kein Wort von dem, was ich sage. Auch nicht von dem, was ich noch hinzufüge. So sieht es aus. Ich kann zwar an Lissabon denken, aber sobald ich Lissabon sagen will, kommt kein Ton heraus. Aphasie, so nennt man die Art von Vergessen, die die Wörter löscht. Ungefähr genauso unterhaltsam, als würde man den Abschiedsbrief eines Affen lesen. Nach so etwas kann man nicht allzu viel machen. Nur die Augen schließen und auf bessere Zeiten hoffen. Nur die Augen schließen und auf bessere Zeiten hoffen. Nur die Augen schließen und auf bessere Zeiten hoffen. Nur die Augen schließen und auf bessere Zeiten hoffen. Nur die Augen schließen und auf bessere Zeiten hoffen. Tokio liebt uns nicht mehr. Von Railo Rieger. Teil 1, ein Sohn des alten Kontinents. Aus dem Spanischen von Alexander Dobler. Mit Wolfram Koch, Karina Krawczyk, Hans-Peter Halwachs, Jens Wawraczyk, Dörte Lisewski und vielen anderen. Technische Realisation Markus Hasler, Jürgen Glosemeier und Matthias Fischenich. Regieassistenz Silke Hildebrand und Arianes Kupsch. Hörspielbearbeitung und Regie Walter Adler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2001. Dramaturgie und Redaktion Leslie Rosin. Railo Riga, Schriftsteller, Regisseur und Drehbuchautor, pendelt zwischen Roman und Film und Film und Roman, ist selbst ein Wanderer zwischen den Welten. 1967 in Madrid geboren, lebt er in und zwischen New York und Madrid und wirft einen Blick rüber ans andere Ende der Welt. Schleppt uns von einem Kontinent zum anderen, vom Wilden Westen in den fernen Osten, obwohl Tokio uns nicht mehr liebt. Was uns übrigens nächsten Donnerstag nicht anders geht. Auch am kommenden Donnerstag bleibt uns die geneigte Zuneigung Tokios verwehrt. Und zwar im Teil 2. Bis dahin sage ich Adios, Muchachos, dass ich Ulrich Landheiß und das jetzt Kultkomplex Spezial kommt mit Herbert.